In die Stille hinein sagte Dach, es sei nun spät genug, Schlaf zu suchen. Der ungeschminkte Bericht des Stoffel und mehr noch der Wirten, zu dem man leichtfertig beide aufgefordert habe, zeige deutlich, wo das Gelächter seine Grenze finde, wie teuer man für zu viel Gelächter zahle, weshalb sie nun alle mit ihren Gelächter im Hals zu schlucken hätten. Das komme, weil selbst dem feinsten Gemüt das Grauen gewöhnlich geworden sei. Möge ihnen der Herrgott verzeihen und wohltun in seiner Güte. Wie Kinder schickte Dach die Gesellschaft ins Bett. Es gab auch keinen letzten Schluck mehr, auf dem Laurenberg und Moscherosch bestehen wollten. Er wünsche kein Gelächter, auch kein leises mehr zu hören. Es sei genug Witz vergeudet worden. Zum Glück habe der fromme Gerhard frühzeitig in seine Kammer gefunden. Eigentlich hätte Rist, sonst stark im Predigen, die um sich greifende Maulhurerei beenden müssen. Nein, nein, er zürne niemandem, schließlich habe er mitgelacht. Jetzt gäbe es nichts mehr zu sagen. Erst morgen, sobald wieder zu jedermanns Nutzen vom Manuskript gelesen werde, wolle er gerne mit allen, wie man ihn kenne, heiter sein. Als es still war im Haus, nur die Wirten räumte in der Küche und mochte Gellenhausen bei sich haben, ging Simon Dach noch einmal die Flure ab und sah auf den Dachboden, wo das Strohlager der Jungen war. Dort lagen sie und hatten die Mägde bei sich. Birken lag wie ein Kind gehalten, wie tief er sich erschöpft hatte. Nur Gräflinger schreckte auf und wollte sich erklären. Doch Dach gab mit den Fingern ein Zeichen, still und unter der Decke zu bleiben. Mochten sie es miteinander haben, nicht hier im Stroh, in der Wirtsstube war man sündig geworden. Und ich hatte mitgelacht, hatte mir Geschichten einfallen lassen, hatte Anstoß geben und, wenn schon dabei, zwischen den Spöttern sitzen wollen. Nach letztem Hinblicken freute sich Dach, weil auch der stille Schäffler zu einer Magd gekommen war. Als er endlich in seine Kammer wollte, sei es um einen Brief zu beginnen, hörte er vom Hof her Pferde, Wagenräder, die Hunde, dann Stimmen. Das wird mein Albert sein, hoffte Dach. Achtes Kapitel. Er kam nicht allein. Der Königsberger Domorganist Heinrich Albert, der sich als Tonsetzer und Herausgeber gesammelter Lieder seiner laufend erscheinenden Arien über Preußen hinaus seinen Namen gemacht hatte, brachte mit sich seinen Vetter, den kursächsischen Hofkapellmeister Heinrich Schütz, der ohnehin nach Hamburg und weiter nach Glückstadt wollte, wo er die ersehnte Einladung an den dänischen Hof zu finden hoffte. In Sachsen hielt ihn nichts mehr. Anfang der 60er, in Weckerlins Alter also, doch straffer als der vom Staatsdienst verbrauchte Schwabe, war Schütz ein Mann von entrückter Autorität und strenger Größe, die niemand, auch Albert, nur annähernd fassen konnte. Sei nicht etwa herrischer, er, der vermeintlichen Störung wegen bekümmerter Auftritt, hob die Versammlung der Dichter in Telgte und gab dem Treffen andererseits kleineres Maß. Jemand, den keine Gruppe aushalten konnte, war zu ihnen gekommen. Ich will nicht klüger als damals sein, doch das wussten alle. So unangefochten Schütz seinen Gott begriff und so ergeben er sich trotz wiederholter dänischer Angebote seinem Fürsten bewiesen hatte, war er dennoch einzig dem eigenen Anspruch untertan geblieben. Niemals, selbst nicht in Nebenprodukten, hatte er das Mittelmaß protestantischer Alltagserwartungen erfüllt. Seinem Kurfürsten und dem dänischen Christian war an höfischer Musik nur das Notwendigste zugekommen. Obgleich immer tätig, wie mitten im Leben stehend, verweigerte er die üblichen Geschäftigkeiten, verlangten die Verleger seiner Werke dem Kirchgebrauch dienliche Zusätze, etwa die Notierung des Generalbass, so bedauerte Schütz im jeweiligen Vorwort die Beigabe und warnte vor ihrem Gebrauch. Es dürfe der Basso Continuo, wenn schon, dann nur ein selten gerufener Nothelfer sein. Da keiner wie er aufs Wort setzte und seine Musik einzig dem Wort zu dienen hatte, es deuten, beleben, seine Gesten betonen und in jede Tiefe, Weite und Höhe versenken, denen erhöhen wollte, war Schütz streng mit Wörtern und hielt sich entweder an die überlieferte lateinische Liturgie oder an Luthers Bibelwort. Dem Angebot der zeitgenössischen Dichter, hatte er sich in seinem Hauptwerk der geistigen Musik bis auf die Ausnahmen des Beckerschen Psalter und einiger Texte des jungen Opitz bisher versagt. Die deutschen Poeten hatten ihm nichts zu sagen gehabt, so dringlich er uns mit Wünschen nach Texten gekommen war. Deshalb erschrak Simon Dach, bevor er sich freuen konnte, als er den Namen des Gastes hörte. Sie standen eine Weile im Hof und wechselten Höflichkeiten. Immer wieder entschuldigte sich Schütz als ungeladener Gast. Wie, um sich einzuführen, beteuerte er, es seien ihm einige anwesende Herren Buchner, Rist, Laurenberg seit Jahren bekannt. Andererseits versuchte Dach, die ihnen widerfahrene Ehre in Worte zu bringen. Des Gelnhausen kaiserliche Wache hielt sich mit Fackeln im Hintergrund, meinten die Musketiere doch, der Ankunft eines Fürsten beiseite zu stehen, auch wenn dessen Reisekleidung bürgerlich und sein Gepäck an zwei Griffen zu tragen war. Der andere Gast mochte des Fürsten Kammerherr sein. Man war über Ösele gekommen und hatte dort den Hinweis nach Telgte gefunden. Weil Schütz mit kursächsischem Geleitbrief reiste, konnte ihr Wagen leicht frisch bespannt werden. Als wollte er sich ausweisen, zeigte er mit kindisch anmutendem Stolz das Schreiben und plauderte dabei, nichts Hinderliches sei ihnen unterwegs widerfahren. Der Vollmond habe die flache Gegend ausgeleuchtet, die liege brach und wüst. Jetzt sei man müder als hungrig. Wenn sich für ihn kein übriges Bett finde, wolle er gern auf der Ofenbank schlafen, er kenne Gasthöfe. Es habe sein Vater in Weißenfeld an der Saale den Schützenhof betrieben, ein oft überfülltes Haus. Nur mit Mühe gelang es Dach und Albert, den Hofkapellmeister zu bewegen, die Dachsche Kammer zu beziehen. Als sich die Wirtin mit Gelnhausen im Hintergrund zeigte und den Namen des Gastes hörte, war sie bald eilfertig und begrüßte ihn mit italienischem Schwall als Maestro Sagittario. Noch erstaunter und Schütz ein wenig erschrocken waren alle im Hof, als Gelnhausen plötzlich, und nachdem er sich schon dienstfertig zwischen das Gepäck des späten Gastes gestellt hatte, mit angenehmem Tenor aus den Canciones Sacre, einem eher überkonfessionellen, deshalb bis in katholische Gegend verbreiteten Werk, den Anfang der ersten Motette zu singen begann. O bone, o dulcis, o benigne Jesu. Sich erklärend sagte der Stoffel, er habe als Trossbub in Breisach, als die Stadt von den Weimarern belagert wurde, im Chor gesungen, weil das Singen gegen den Hunger helfe. Dann griff er zum Gepäck und zog mit Schütz alle anderen nach sich, zum Schluss die Wirtin. Sie trug, auf Wunsch des Gastes, einen Krug Apfelmost in die Kammer, dazu vom Schwarzbrot. Später bereitete die Lubuschka in der kleinen Wirtsstube ein Notlager für Dach und Albert, die sich geweigert hatten, den Verschlag der Wirtin neben der Küche zu beziehen. Sie redete besonders auf Albert ein, wie schwer es eine alleinstehende Frau falle, sich in gegenwärtiger Zeit ehrbar zu halten, wie viel Schönheit sie vormals besessen und welcher Schaden sie klüger gemacht habe. Endlich zog der Stoffel sie aus der Tür. Ein ganz besonderer Kitt zwang ihn und die Courage zum Paar. Doch kaum waren die beiden gegangen, kam neue Störung über die Freunde. Im seitlich offenen Fenster der Wirtsstube zeigte Zesen sein entsetztes Gesicht. Er komme vom Fluss, der führe Leichen. Zuerst habe er nur zwei treiben sehen. Die hätten ihn, weil aneinander gebunden, an seinen Markhold und dessen Rosemunde gemahnt. Dann seien mehr, immer mehr Leichen Fluss abgekommen. Der Mond habe ihr treibendes Fleisch gezeigt. Er finde nicht Worte, so viel Tod zu benennen. Schlimme Zeichen stünden über dem Haus. Nie werde Frieden werden, weil man die Sprache nicht reinhalte, weil die entstellten Wörter zu treibenden Leichen gedunsen seien. Er wolle niederschreiben, was er gesehen, genau, sofort, und nie gehörten Klang finden. Dach schloss das Fenster. Nun erst, nachdem sie zuerst erschreckt, dann belustigt den wirren Zesen angehört hatten, waren die beiden Freunde mit sich allein. Sie umarmten sich immer wieder, dabei einander den Rücken klopfend und breitmäulige Zärtlichkeiten brummelnd, die in kein daktylisches Versmaß gepasst hätten. Zwar hatte Dach vorhin die Gesellschaft wegen allzu zotiger Geschichten ohne Nachttrunk in die Kammern geschickt, doch nun goss er seinem Albert und sich Krüge voll Braunbier ein. Mehrmals stießen sie an. Als beide im Dunkeln lagen, erzählte der Domorganist, wie schwer es gewesen sei, Schütz hierher zu bewegen. Sein Misstrauen den Dichtern und ihren viel zu vielen Wörtern gegenüber habe sich während der letzten Jahre ausgewachsen. Nachdem ihm Rist nichts geliefert hätte und ihm mit Lauenbergs Libretti am dänischen Hof nur schlecht gedient worden sei, habe er sich auf eines der schottischen Singspiele eingelassen, dessen Wortgestelze verdrieße ihn immer noch. Nicht die Verwandtschaft mit ihm, einzig die Hoffnung, dass Gryphius womöglich Dramatisches geeignet als Vorlage für eine Oper lesen werde, habe seinen weit berühmten Vetter zum Abzweig nach Telgte verleiten können. Hoffentlich finde der eine oder andere Text Gnade vor seiner Strenge. Und Simon Dach war im Dunkeln besorgt, ob sich der literarische Haufe, so quergemischt und allzeit zum Streit gestimmt er sei, dennoch manierlich betragen werde bei so hohem Besuch. Der wilde Gräflinger, der schwierige Gerhard, der, wie vorhin noch, so leicht gereizte und schier verrückte Zesen. Bei solchen Sorgen überkam beide der Schlaf. Nur das Gebälk des Brückenhofes blieb wach. Oder geschah sonst noch was in der Nacht? 9. Kapitel. In seiner Kammer, die er mit seinem Widerpart Rist teilte, reihte Zesen noch lange Klangwörter, bis er über einem Vers, in dem dunsig dunsende Leichen dem Fleisch der Rosemunde und seinem Fleisch gleichen sollten, in Schlaf fiel. Inzwischen war von Osnabrück über die Ems am Brückenhof vorbei ein Kurier nach Münster unterwegs, ein anderer ritt in umgekehrte Richtung. Beide eilten mit Neuigkeiten, die sich ans Ziel gebracht veraltet lasen. Die Hofhunde schlugen an. Dann stand der volle Mond, nachdem er sich lange Zeit über dem Fluss gefallen hatte, über dem Wirtshaus und seinen Gästen. Seinem Einfluss entzog sich niemand. Von ihm ging Wechsel aus. Deshalb werden sich auf dem Dachboden die drei Paare im Stroh anders und jeweils gegenteilig gebettet haben. Denn als sie im Morgengrauen erwachten, fand sich Gräflinger, der zu Beginn der Strohlagernacht bei der zierlichen Magd gelegen hatte, nun bei der knochigen, die Marthe hieß. Die füllige Magd jedoch, die namens Elsabe anfangs dem stillen Schäffler beigelegen war, sah sich bei Birken liegen, während die zierliche Magd Marie, die zuerst Gräflinger zugefallen war, nun mit Schäffler wie verkettet im Schlaf lag. Und wie sie aneinander erwachten und sich vom Mond bewegt fremdgepaart sahen, wollten sie so nicht liegen, wussten aber nicht mehr namentlich, mit wem sie sich anfangs ins Stroh geworfen hatten. Zwar meinte jeder und jede bei neuem Wechsel jetzt wieder richtig zu liegen, aber der längst woanders volle Mond wirkte noch immer. Wie von jener untreuen Flora gerufen, die seinen Liedern Schmelz gegeben hatte, doch seit Jahren eines anderen Eheweib war, kroch der überall, auch den Rücken lang, schwarzhaarige Gräflinger zur fülligen Magd Elsabe. Die zierliche Marie warf sich den engelhaften Schmollmund Birken zu, der immer, ob bei der knochigen, der fülligen, nun der allerzierlichsten Magd, bei Nymphen zu liegen glaubte. Und die lange, grobknochige Marthe zwang Schäffler zwischen ihr Gliederwerk, um ihm, wie es zuvor die fleischige Magd und die zierlichste aller Mägde getan, jene Verheißung zu erfüllen, die ihm am Vortag das hölzerne Telch der Vesperbild bedeutet hatte. Und Mal nach Mal wollte dem schmächtigen Studenten mit dem Erguss die Seele in Fluss geraten. So kam es, dass alle sechs zum dritten Mal das Stroh auf dem Dachboden zu dreschen begannen, worauf jeder mit jeder und jede mit jedem bekannt war. Kein Wunder, dass die Beischläfer nicht hörten, was sonst noch in den frühen Morgen hinein geschah. Ich weiß es. Da führten fünf Reiter ihre gesattelten Pferde aus dem Stall in den Hof. Gelnhausen war dabei. Keine Tür knarrte, kein Eisen schlug an. Ohne Laut gingen die Pferde im Schritt. Mit Lappen waren die Hufe umwickelt. Und mit sicherer Hand, kein Leder klatschte, im Spund die Deichsel geölt, bespannten zwei Musketiere einen der Planwagen, den die Kaiserlichen in Ösede requiriert hatten. Ein dritter trug für die beiden und sich die Musketen herbei und schob sie unter die Plane. Kein Wort musste gewechselt werden, alles lief ab wie geübt. Die Hofköter kuschten. Nur die Wirtin des Brückenhofes flüsterte mit Gelnhausen, dem sie Anweisungen geben mochte, denn der Stoffel, schon hoch zu Ross, nickte mehrmals und setzte ihrem Gerede Punkte. Als sei es ihr vorgeschrieben, stand die Libuschka, vormals Courage gerufen, in eine Pferdedecke gewickelt, dem einstigen Jäger von Soest daneben, dem immer noch, schon wieder, der grüne, gülden geknüpfte Wams zum Federhut kleidsam war. Einzig Paul Gerhardt erwachte in seiner Kammer, als das Gespann den Planwagen anzog und die Kaiserlichen vom Hof ritten. Gerade noch sah er, wie sich Gelnhausen im Sattel wendete, seinen Degen zog und mit der freien Hand lachend der Wirtin winkte, die kein Zeichen zurückgab, sondern starr unter der Decke auch dann noch im Hof stand, als Reiter und Wagen schon von den Erlen verdeckt und bald vom Emstor verschluckt waren. Jetzt begannen die Vögel. Oder erst jetzt hörte Gerhard, mit wie viel Vögeln der Morgen um Telchte begonnen hatte. Die Lerchen, die Finken, Amseln, Meisen, die Stare. Im Holundergebüsch hinterm Stall, aus der Rotbuche, die mitten im Hof stand, aus den vier Linden, die der Wetterseite des Brückenhofes vorgepflanzt waren, im Wildwuchs der Birken und Erlen, die vom Gestrüpp des äußeren Emsufers eingeholt standen, auch aus den Nestern, die sich die Sperlinge in das verwitterte, zum hinteren Giebel schadhafte Reetdach gebaut hatten, von überall her begann mit den Vögeln der Morgen. Hähne gab es nicht mehr am Ort. Als sich die Wirtin Libuschka aus ihrer Haltung löste und langsam unter Kopfwiegen bei weinerlichem Gebrabbel vom Hof schlurfte, war sie, die gestern krakelig den Ton angegeben und den Herren als immer noch tüchtiges Ziel gegolten hatte, nun eine alte Frau, alleingelassen mit sich, in ihre Pferdedecke gehüllt. Weshalb Paul Gerhardt, der jetzt sein Morgengebet zu sprechen begann, die arme Courage in seine Fürbitte einschloss. Es möge der Herrgott und barmherzige Vater das unselige Weib um ihrer Sünden wegen nicht allzu hart mit seinem Zorn strafen und künftigen Frevel ihr nachsehen, weil ja der Krieg dieses Weib so gemacht und mit ihr manchen Frommen vertiert habe. Dann bat er, wie seit Jahren schon jeden Morgen, um baldigen Frieden, der allen Rechtgläubigen Schutz, den Irrenden aber und Leugnern des wahren Gottes entweder endliche Einsicht oder verdiente Strafe bringen solle. Zu den Irrenden zählte der fromme Mann nicht nur, wie hergebracht für einen strenggläubigen Altlutheraner, die katholischen der pfäffischen Partei, sondern auch Hugenotten, Zwinglianer und Calvinisten, desgleichen alle mystischen Schwärmer, weshalb ihm die schlesische Frömmigkeit unheimlich war. Nur in seinem Begriff von Gott war Gerhard fromm und in seinen Liedern, die weiter trugen, als er in seiner Enge dulden wollte. Seit Jahren schon, solange er sich im städtischen Berlin als Hauslehrer mühte und vergeblich auf eine Pfarrei hoffte, kamen ihm einfache Wörter, die gering an Zahl dennoch genug waren, um immer neue Lieder für die lutherischen Kirchgemeinden vielstrophig zu reimen, sodass man überall beim Hausgebrauch und wo der Krieg Kirchen gelassen hatte, bis in katholische Gegend hinein dem frommen Gerhard nachsang, auf alte Weise und nach schlichten Melodien, die ihm Krüger und später Ebeling setzten, etwa das Morgenlied »Wach auf, mein Herz, und singe«, dessen erste Strophe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem frommen Menschenhüter unterwegs nach Telchte zu Papier gekommen war und bald darauf neunstrophig von Johann Krüger vertont werden sollte. Selbst wenn Gerhard gekonnt hätte, wollte er anderes, Oden, kunstvolle Klinkgedichte, satirisches oder verbuhlte Schäfereien gar nicht und für niemand schreiben. Er war kein Literat und hatte mehr vom Volkslied übernommen als von Opitz und dessen Sachwalter Buchler gelernt. Seine Lieder nahmen Natur auf und redeten nicht in Figuren. Deshalb hatte er sich anfangs geweigert, beim Poetentreffen dazwischen zu sein. Einzig Dach zum Gefallen, dessen praktische Frömmigkeit gerade noch in seinen Religionsbegriff passte, war er gekommen, um dann doch, wie vorgeahnt, Anstoß zu nehmen an jedermann. an des Hoffmanns Waldau unablässigem Wortwitz, am eitlen, noch immer nicht leer gemolkenen Weltekel des Gryphius, am wirren Schöngeschwätz des angeblich so begabten Zesen, an Laurenbergs ewigem Aufguss der nämlichen Satire, an Schepkos phansophischen Zweideutigkeiten, Logaus Lästerzunge, Rists Getöse und am geschäftigen Hin und Her der Verleger. All das, die Literaten schnellfertige Rederei, und ihr allzeit vorgestelltes Vielwissen war ihm dergestalt zuwider, dass er, der nur für sich seinen Eigensinn stand und keiner Dichtergesellschaft zugezählt wurde, kaum angekommen, wieder nach Hause wollte. Aber der fromme Mann blieb. Und als Paul Gerhardt nach der Fürbitte für die verruchte Wirten und der Verdammung der Feinde des wahren Glaubens in seinem Morgengebet fortfuhr, flehte er lange um Erleuchtung seines calvinistischen Landesfürsten, der zu Hunderten Hugenotten und sonstige Irrläufer als Neusiedler in die Markt rief, weshalb ihn Gerhard nicht lieben konnte. Dann schloss er die Dichter in sein Gebet ein. Er bat den allmächtigen Gott und Vater, die hochgelehrten und dennoch abgrundtief irrenden Herren, den weltklugen Weckerlin und den aus dunkler Herkunft zwielichtenden Moscherosch, den schlimmen Gräflinger und sogar den närrischen Stoffel, obzwar der katholisch, mit rechten Worten zu begaben. Die Finger verschränkt, rang er seiner Inbrunst die Bitte ab, es möge die Versammlung in allem Seine des höchsten Richters Herrlichkeit preisen. Seinem Morgengebet nachgestellt, erbat er für sich die lang erhoffte Zuweisung einer Pfarrei, wenn möglich im Märkischen. Doch erst 4 Jahre später wurde Paul Gerhardt Propst von Mittenwalde, wo er endlich die schon angejagte Liebe seiner Hauslehrerzeit, seine Schülerin Anna Berthold, heiraten durfte und weiterhin Strophenlied nach Strophenlied schrieb. Da schlug Simon Dach in der kleinen Wirtsstube die Glocke an. Wer noch nicht wach war, fiel aus dem Schlaf. Die Jungen fanden sich auf dem Dachboden ohne Mägde im Stroh. Marthe, Elsabe und Marie waren schon in der Küche rührig. Sie schnitten Altbrot in die Morgensuppe, von der auch Heinrich Schütz aß, als er fremd und doch allen bekannt zwischen Gerhard und Albert am langen Tisch saß. Das Treffen in Telgte, 10. Kapitel. Mit so viel Glanz begann dieser Sommertag. Durch alle Fenster drängte Licht und gab den von Mauernässe kühl gehaltenen Haus einen Anflug Wärme. Hinzu kam die Freude der Herren über den hohen Besuch. Gleich nach der Morgensuppe, noch in der kleinen Wirtsstube, und nachdem diesmal Czepko das Dankgebet gesprochen hatte, sagte Simon Dach stehend zu allen, es solle, bevor man sich wieder über die Manuskripte mache, der weit berühmte Gast herzlich begrüßt werden, doch müsse das eingehender geschehen, als er, ein bloßer Liebhaber der Musik, es leisten könne. Sein Albert, wie er den Domorganisten nannte, kenne sich besser aus in Motetten und Madrigalen. Ihm sei bei fehlendem Wissen nur staunende Ehrfurcht geboten. Er tauge allenfalls für Generalbassliedchen. Dann setzte er sich, erleichtert.